Hello, hello, hello and amazing good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderbaren guten Morgen. People who refuse to live by this world's wisdom. Leute, die sich weigern, nach der Weisheit dieser Welt zu leben. Because it's actually foolishness in God's eyes. Weil sie in Gottes Augen eigentlich Torheit ist. Look verse 19. Schau dir Vers 19 an. As it is written, the cleverness of the know-it-alls becomes the trap that ensnares them. So steht es geschrieben, die Klugheit der Besserwisser wird zur Falle, die sie einfängt. I really like them. Ich mag das wirklich. Do you know, I tell you what. Ich sage dir was. You know, sometimes people tell me, what's the secret of your life? Manchmal fragen mich Leute, was ist das Geheimnis deines Lebens? I don't think I have one. Ich denke nicht, dass ich ein Geheimnis habe. I have a few. Ich habe ein paar. But actually, you know, I had a conversation last week. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch. Because Gracie and Debbie, they had spent a day together. Weil Gracie und Debbie einen Tag zusammen verbracht hatten. Gracie just really wanted to take Debbie out and just spend a day with her. Gracie wollte unbedingt mit Debbie ausgehen und den Tag mit ihr verbringen. She took her to lunch for a nice restaurant and they just had a really good time. Sie ging mit ihr zum Mittagessen in ein nettes Restaurant und sie hatten einfach eine tolle Zeit. So then the next day, Gracie and I were talking. Am nächsten Tag redeten Gracie und ich miteinander. And Gracie said. Und Gracie sagte. Do you know, when we were out yesterday, we were talking about you. Weißt du, als wir gestern aus waren, haben wir über dich geredet. I said, yeah, yeah, that's what girls do. Ich sagte, ja, ja, das machen Mädchen so. When girlfriends go out together, they talk about their guys. Wenn Freundinnen zusammen ausgehen, reden sie über ihre Männer. I said, oh, you know, I really don't care. You can talk about me. Ich sagte, weißt du, das ist mir wirklich egal. Ihr könnt ruhig über mich reden. Actually, Gracie said, no, no, no, no. We only talk good stuff about you. Daraufhin sagte Gracie, nein, nein, nein, nein. Wir haben nur gute Sachen über dich geredet. She said, we were talking about what an amazing person you are. Sie sagte, wir haben darüber geredet, was für ein toller Mensch du bist. She said, you know, we realized that absolutely everything you do with complete and total excellence. Sie sagte, weißt du, uns ist aufgefallen, dass du alles, was du tust, mit höchster und absoluter Exzellenz machst. Whatever it is you choose to do, you just do it so amazingly well. Was auch immer du tust, du machst es einfach so unglaublich gut. You are such an amazing person. You're so intelligent. Du bist ein so erstaunlicher Mensch. Du bist so intelligent. Do you know, as she was talking like this to me, it was really funny because I was listening to her. Weißt du, als sie das zu mir sagte, war es wirklich lustig, denn als ich ihr zuhörte, it's almost like I was thinking, who are they talking about? Dachte ich fast, von wem spricht sie? You know, when I think about myself, I honestly don't think myself about anything special. Wenn ich über mich selbst nachdenke, halte ich mich ehrlich gesagt nicht für etwas Besonderes. I don't think myself smarter or more talented than any average person. Ich glaube nicht, dass ich schlauer oder talentierter bin als ein durchschnittlicher Mensch. And I think that is actually one of my secrets. Ich glaube, das ist tatsächlich eines meiner Geheimnisse. But I don't consider myself the clever know-it-all. Dass ich mich nicht für den schlauen alles wisse, besser wisse halte. I am learning and have learned to rely on him with every single fiber of my being. Ich lerne und habe gelernt, mich mit jeder einzelnen Phase meines Seins auf ihn zu verlassen. Whenever I live like a know-it-all, like the Bible says here. Wenn immer ich wie ein Besserwisser lebe, wie die Bibel hier sagt. It's a trap that it snares us. Ist das eine Falle, die uns in die Enge treibt? How many people in the Christian world have become so deceived by their own success? Wie viele Menschen in der christlichen Welt lassen sich von ihrem eigenen Erfolg so sehr täuschen? They think success has to do with them. Sie denken, der Erfolg hätte mit ihnen zu tun. Listen, if success in my ministry has to do with me, before the judgment seat of Jesus, before the fire, it'll all burn to nothing. Wenn der Erfolg in meinem Dienst mit mir zu tun hat, wird vor dem Richterstuhl Jesu vom Feuer alles verbrennen. That's why my wisdom must be nothing I rely on. Deshalb darf meine Weisheit nicht sein, worauf ich mich verlasse. I had a mentor that told me in 1983. Mentor. Ein Mentor sagte 1983 zu mir. He looked at me and he said, Reinhard, no man has the right to stand before the people of God to share the word of God before you knelt before the God of the people. Er schaute mich an und sagte, Reinhard, kein Mensch hat das Recht, vor dem Volk Gottes zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben, bevor er nicht vor dem Gott des Volkes niedergekniet ist. So I've learned this, that if I live in my cleverness, it's only going to be bad. Also habe ich gelernt, dass es nur schlecht werden kann, wenn ich in meiner Cleverness lebe. So every day I get up and I say, Jesus, I rely on you. Jeden Tag stehe ich auf und sage, Jesus, ich verlasse mich auf dich. I surrender to you. Ich ergebe mich dir. It's you who's going to speak through me, work through me, teach through me, flow through me. Du bist es, der durch mich spricht, durch mich wirkt, durch mich lehrt, durch mich fließt. You know, sometimes when we have success in the Christian world, the temptation is so big to rely on our cleverness. Wenn wir in der christlichen Welt Erfolge haben, ist die Versuchung manchmal sehr groß, uns auf unsere Cleverness zu verlassen. I've achieved this, I've built this, I've done that, and I think, oh Jesus, help me never to fall into that trap. Ich habe dies erreicht, ich habe dies gebaut, ich habe das getan, und ich denke, oh Jesus, hilf mir, dass ich nie in diese Falle tappe. Look what it literally says: the cleverness of the know-it-alls becomes the trap that ensnares them. Hier steht wörtlich, die Klugheit der Besserwisser wird zur Falle, die sie einfängt. Too many people have fallen into that trap. Zu viele Menschen sind in diese Falle getappt. So I keep telling myself, ich sage mir immer wieder, if whatever Jesus does through me, if it's worth anything, it's him. Wenn das, was Jesus durch mich tut, einen Wert hat, dann kommt es von ihm. Him through me, not me for him. Er durch mich, nicht ich für ihn. And yet the church is constantly falling into that same trap. We have built, we have achieved, we have done. Und doch tappt die Gemeinde ständig in dieselbe Falle. Wir haben gebaut, wir haben erreicht, wir haben getan. And you know what the dangerous thing is? Weißt du, was das Gefährliche daran ist? That sometimes in this world we build something that does look successful. Wir bauen in dieser Welt manchmal etwas auf, das erfolgreich aussieht. So we fool ourselves. Wir machen uns also etwas vor. But it doesn't have eternal value. Aber es hat keinen ewigen Wert. Anything, my dear friend, that you've ever built based on your cleverness has no kingdom value. Alles, mein lieber Freund, was du jemals aufgrund deiner Cleverness gebaut hast, hat keinen Wert für das Königreich. But listen. Doch hör zu. Here comes the good news. Hier kommt die gute Nachricht. You don't have to be a know-it-all to be used by God. Du brauchst kein Besserwisser, Alleswisser zu sein, um von Gott gebraucht zu werden. You don't have to be the clever, intelligent, super educated to be used by God. Du musst kein kluger, intelligenter, super gebildeter Mensch sein, um von Gott gebraucht zu werden. You don't have to. Das brauchst du nicht. You have to live by His wisdom, and then anybody can be used powerfully. Du musst nach seiner Weisheit leben und dann kannst du kraftvoll gebraucht werden. We'll continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.